Erster später besorgte sich Absalom Wagen und Pferde sowie 50 Männer, die vor ihm herliefen. Zweiter jeden Morgen stellte sich Absalom an das Stadttor. Wenn jemand einen Rechtsstreit hatte und zum König wollte, um eine Entscheidung zu bekommen, sprach Absalom ihn an und fragte, aus welcher Stadt bist du? Wenn der Mann antwortete, ich bin dein Diener aus einem der Stämme Israels, dritter sagte Absalom zu ihm, deine Sache ist gut und gerecht, aber beim König gibt es niemanden, der dir zuhört. Vierter Absalom sagte auch, wenn ich doch Richter im Land wäre, damit jeder, der einen Streit oder eine Rechtssache hat, zu mir kommen könnte und ich ihm zu seinem Recht verhelfen würde. Fünfter, wenn jemand kam, um sich vor ihm zu verbeugen, streckte Absalom seine Hand aus, umfasste ihn und küsste ihn. Sechster, so verhielt sich Absalom zu allen Israeliten, die zum König kamen, um eine Entscheidung zu erhalten, und auf diese Weise gewann er die Herzen der Israeliten für sich. Siebter, nach 4 Jahren sagte Absalom zum König, ich möchte nach Hebron gehen, um mein Gelübde zu erfüllen, das ich dem Herrn gegeben habe. Achter, als ich in Gesur in Aram war, hat dein Diener ein Gelübde abgelegt, wenn der Herr mich wirklich nach Jerusalem zurückbringt, werde ich ihm dienen. Neunter, der König antwortete ihm, geh in Frieden. Danach machte sich Absalom auf den Weg nach Hebron. Zehnter, Absalom sandte aber geheime Boten zu allen Stämmen Israels und ließ ihnen sagen, wenn ihr den Klang des Horns hört, dann sagt, Absalom ist in Hebron König geworden. Elfter, 200 Männer aus Jerusalem gingen mit Absalom, sie waren eingeladen und wussten nichts von seinem Plan. Zwölfter, während Absalom Opfer darbrachte, ließ er Ahithophel aus Gilo rufen, der Davids Berater war. Die Verschwörung wurde stärker und immer mehr Menschen schlossen sich Absalom an. 13. Als Boten zu David kamen und ihm sagten, die Israeliten unterstützen Absalom, 14. sagte David zu allen seinen Dienern, die bei ihm in Jerusalem waren, lasst uns fliehen, denn sonst können wir Absalom nicht entkommen. Geht schnell, damit er uns nicht überrascht, uns Unglück bringt und die Stadt mit dem Schwert angreift. 15. Die Diener des Königs antworteten dem König, was immer mein Herr, der König, entscheidet, wir sind deine Diener. 16. Der König zog aus, und sein ganzer Hofstaat folgte ihm, der König ließ aber 10 Nebenfrauen zurück, um das Haus zu bewachen. 17. Der König zog aus, und alle seine Diener folgten ihm. Sie hielten am letzten Haus an, 18. während das ganze Volk, die Kreter und die Pleter an ihm vorbeizogen. Auch alle 600 Männer von Ittai aus Gat, die mit ihm gekommen waren, zogen am König vorbei. 19. Der König sprach zu Ittai aus Gat, warum gehst du mit uns? Kehr um und bleib beim König, denn du bist ein Fremder und wurdest aus deiner Heimat vertrieben. 20. Du bist erst gestern gekommen, und heute sollst du mit uns umherziehen, während ich nicht weiß, wohin ich gehe. Kehr um und nimm deine Landsleute mit dir. Der Herr wird dir Güte und Treue erweisen. 21. Ittai antwortete dem König, so wahr der Herr lebt und so wahr mein Herr. Der König lebt, wo immer mein Herr, der König, sein wird, ob zum Tod oder zum Leben, dort wird auch dein Diener sein. 22. Da sagte David zu Ittai, gut, zieh weiter. So zog Ittai aus Gat mit all seinen Leuten und ihrer ganzen Familie vorbei. 23. Das ganze Land weinte laut, während alle Menschen vorbeizogen. Der König stand im Kidrontal, während das ganze Volk an ihm vorbei in Richtung des Ölbaums in der Wüste zog. 24. Zadok und Abjatar waren auch dort mit allen Leviten, die die Bundeslade Gottes trugen. Sie stellten die Bundeslade Gottes ab, bis alle Menschen aus der Stadt vorbeigezogen waren. 25. Der König befahl Zadok, bring die Bundeslade Gottes zurück in die Stadt. Wenn der Herr mir gnädig ist, wird er mich zurückbringen und mich ihn und sein Haus wiedersehen lassen. 26. Wenn er aber sagt, ich habe kein Gefallen an dir, dann bin ich bereit, er soll mit mir tun, was ihm gefällt. 27. Dann sagte der König zum Priester Zadok, geh in Frieden zurück in die Stadt, und deine beiden Söhne, Ahimaaz und Jonathan, der Sohn Abjatars, sollen mit euch sein. 28. Ich werde an den Pforten in der Wüste warten, bis ich eine Nachricht von euch bekomme. 29. So brachten Zadok und Abjatar die Bundeslade Gottes nach Jerusalem zurück und blieben dort. 30. David stieg den Ölberg hinauf, weinend und mit verhülltem Kopf. Er ging barfuß, und alle Menschen, die ihn begleiteten, hatten ihre Köpfe verhüllt und weinten, während sie hinaufstiegen. 31. Als David die Nachricht erhielt, Ahithophel ist bei den Verschwörern auf Absaloms Seite, da rief David, Herr, mach Ahithophels Rat zunichte. 32. Als David auf dem Gipfel ankam, wo man Gott anbetete, kam ihm plötzlich Davids Freund Husai aus Arch entgegen, mit zerrissenen Kleidern und Erde auf dem Kopf. 33. David sagte zu ihm, wenn du mit mir gehst, wirst du mir zur Last fallen, 34. Wenn du aber in die Stadt zurückgehst und zu Absalom sagst, ich will dein Diener sein, König. Ich war früher der Diener deines Vaters, aber jetzt will ich dein Diener sein, dann kannst du Ahithophels Rat für mich zunichte machen. 35. Die Priester Zadok und Abjatar sind auch dort bei dir. Was immer du aus dem Königspalast erfährst, das sollst du den Priestern Zadok und Abjatar berichten. 36. Sie haben ihre beiden Söhne bei sich, Ahimaaz, den Sohn Zadoks, und Jonathan, den Sohn Abjatars. Durch sie könnt ihr mir alles mitteilen, was ihr herausfindet. 37. So ging Davids Freund Husai in die Stadt, und Absalom kam ebenfalls nach Jerusalem.